1. Ein Mann namens Nicodemus, der zu den Pharisäen gehort und ein Führens Mitglied der Juden war, wird hier erwähnt. 2. Dieser suchte Jesus nachts auf und erklärt, Rabbi, wo kennen, dass du als Lehrer von Gott gesandt wurdest, denn niemand konnte die Wunder vollbringen, die du tust, wenn Gott nicht mit ihm wäre. 3. Jesus erwidet ihm, Wahrlich, ich versichere dir, wenn jemand nicht von neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht erkennen. 4. Nicodemus fragte ihn daraufhin, Wie kann ein Mensch, der bereits alt ist, wiedergeboren werden? Kann etwa ein zweites Mal in den Schoß seiner Mutter zurückkehren und geboren werden? 5. Jesus antwortet, Wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes eintreten. 6. Was aus dem Fleisch geboren wird, ist fleischlich, und was aus dem Geist geboren wird, ist geistlich. 7. Wundere dich nicht darüber, dass ich dir sagt, must von neuem geboren werden. 8. Der Wind weht, wohin will, du hörst zwar sein Geräusch, weißt aber nicht, woher kommt oder wohin geht. Genauso verhält es sich mit jedem, der aus dem Geist geboren ist. 9. Nicodemus erwidert und fragte, Why ist dies überhaupt möglich? 10. Jesus antwortet ihm, Du bist ein anerkannter Lehrer Israels und verstehst dies Grundlegenden dinge nicht. 11. Wahrlich, ich versichere dir, wir sprechen über das, was wir wissen, und besuchen das, was wir gesehen haben, doch nehmt unser Zunis nichten. 12. Wenn mir schon bei irdischen Angelegenheiten nicht glaubt, why werdet dann erst glauben, wenn ich von himmlischen Dingen berichte? 13. Niemand ist in den Himmel aufgestiegen, außer dem, der vom Himmel herabgekommen ist, namlich der Menschensohn, der im Himmel ist. 14. Und why Mose einst die Schlange in der Wüste erhaut, so muss auch der Menschensohn erhaut werden. 15. Damit jeder, der in glaubt, ewiges Leben empfängt. 16. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der in glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben besitzt. 17. Gott sandt seinen Sohn nämlich nicht in die Welt, im Sie zu richten, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. 18. Wer in glaubt, wird nicht verurteilt, wer jedoch nicht glaubt, ist bereits verurteilt, weil dem Namen des einzigen Sohns Gottes keinen Glauben geschenkt hat. 19. Das Urteil besteht jedoch darin, dass das Licht in die Welt gekommen ist, die Menschen aber die Finsternis mehr liebten als das Licht, die ihr Taten bös waren. 20. Denn jeder, der böses tat, hat das Licht und meidet es, damit sein Taten nicht offenbar werden. 21. Wer hingegen die Wahrheit praktiziert, kommt zum Licht, damit sein Werk sichtbar werden, dasie in Übereinstimmung mit Gott vollbracht werden. 22. Danach begaben sich Jesus und sein Jünger in das Judäisch Land, wo sich mit ihnen aufhielt und taufte. 23. Auch Johannes taufte zu dieser Zeit in ihnen bei Salem, da dort ausreichend Wasser vorhanden war, und viele Menschen kamen, sich taufen zu lassen. 24. Johannes war nämlich zu diesem Zeitpunkt noch nicht inhaftiert worden. 25. Infolgedessen entstand ein Auseinandersetzung zwischen den Jüngern des Johannes und einem Juden bezüglich der rituellen Reinigung. 26. Sie suchten Johannes auf und berichteten ihm, Rabbi, der Mann, der mit dir jenseits des Jordan war und für den du Zunis abgelegt ist, tauft nun ebenfalls, und Elstromen zu ihm. 27. Johannes erwidert darauf, ein Mensch kann sich nicht zu nennen, sei denn, es ist ihm vom Himmel gegeben. 28. Selbst konnt besuchen, das ich sagt, ich bin nicht der Christus, sondern ich bin als sein Wohlopfer gesandt worden. 29. Wer die Braut hat, ist der Bräutigam, der Freund des Bräutigams jedoch, der Dannebenstedt und im Zuhort, freut sich außerordentlich über die Stimme des Bräutigams. Dies mein Freud ist nun vollkommen. 30. V muss zunehmen, ich hingegen muss abnehmen. 31. Der von oben kommt, steht über allen, wer von der. Erde stammt, ist irdisch und spricht aus irdischer Perspektive. der vom Himmel kommt, 32. Besucht, was er gesehen und gehört hat, doch niemand nimmt seins Unison. 33. Wer seins Unison nimmt, bestätigt damit, dass Gott wahrhaftig ist. 34. Den Dirgenage, den Gott gesandt hat, spricht Gottes Wort, die Gott den Geist one Mass verleiht. 35. Der Vater lehrt den Sohn und hat im Devil Autorität über alles übertragen. 36. Wer an den Sohn glaubt, besitzt ewiges Leben, wer dem Sohn jedoch nicht gehorcht, wird das Leben nicht erfahren, sondern der Sohn Gottes verbleibt auf ihm.